Ich wollte gerade sagen, dass ich, dass ich Drogen in einer Zigarettenschachtel gefunden habe und sehr schockiert bin. Mal richtig hauen mit der Tür in die Schnauze.